إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. Wenn man das Gefühl hat, dass man schlafen will, dann könnte man sich bewegen, dann schläft man nicht. Das war gut. Auf jeden Fall. Weiß ich, aber trotzdem als Empfehlung. Da hast du mich aufmerksam gemacht auf dieses Thema. Ich meine, wenn ich selber schlafen würde, dann ändere ich den Stuhl so nach rechts oder nach links. Amen, Amen, Amen. طيب كابيتل 45 von رياض الصالحين باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. كابيتل besuchen von Abu-Tan, Umgang mit ihnen zu pflegen, sie zu lieben und ihre Fürbitte zu erstreben und aufsuchen von Gutem. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل الخير هم أهل العلم والإيمان والصلاح، فمحبة أهل العلم والخير والصلاح واجبة، لأن أوثق ورى الإيمان المحبة في الله أو الحب في الله والبغض في الله. فالإنسان يحب لأنه يفعل شيء يحبه الله، ويبغض لأنه يفعل شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. الله يرضى على الإنسان إذا عمل هذا الإنسان بالأعمال الصالحة، والله يحب هذا العبد، ولأنك تحب الله فتحب هذا العبد، فمحبة هذا العبد هي من محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يزور أهل الخير، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الإيمان، ويجالسهم. ليش؟ لأنه بارك الله فيكم الذي يجالس أهل الخير يناله الحمد لله يهديكم الله الصحبة لكم، لأن الذي يجالس أهل الخير يناله من هذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير. أما صاحب المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، فهذا بالنسبة لأهل الصلاح. الإنسان ينبغي أن يطلب زيارتهم وأن يكون معهم، لأنه طالما هو معهم فهو في خير، ويصاحبهم ويحبهم ويطلب الدعاء منهم، لأن الإنسان إذا ظن بالإنسان خيرا يقول له ادعو لي فلا بأس في ذلك. يدعوهم كذلك، يعني يزورهم ويزوره. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بقصة موسى عليه السلام مع الخضر ومع الغلام الذي كان مع موسى وهو يوشع بن نون. فذلك بارك الله فيكم هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو قصة الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الكهف، وفيها أن موسى لما بلغ مجمع البحرين وجد هناك هذا العبد الصالح وهو الخضر، وتعلم منه الكثير، تعلم منه الكثير، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه ما لم يوحيه لموسى. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه علما ما أعطاه لموسى عليه السلام. صحبة أهل الخير فيها تعليم وفيها خير. فهذا الرجل الصالح العبد الصالح بسببه تعلم موسى أشياء، تعلم موسى عليه السلام أشياء. قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله سبحانه وتعالى أعطاه. فذلك موسى أراد أن يعرف أين هذا الرجل حتى يلقاه ويتعلم منه. والقصة طبعا في سورة الكهف ما نحتاج أن نعيدها لأنها معروفة لدى أغلب المسلمين. بارك الله فيكم. كابيتل 45. Allah, der Erhabene, spricht: Und gedenke der Zeit, als Musa zu seinem Diener sprach: Ich werde nicht ablassen, ehe ich nicht den Zusammenfluss der beiden Meere erreicht habe, auch wenn es eine Ewigkeit dauern sollte. Und dann weiter: Und so fanden sie einen unserer Diener, den wir Barmherzigkeit von uns verliehen hatten, und den wir in unserem Wissen unterwiesen hatten. Da sagte Musa zu ihm: Darf ich dir folgen, auf dass du mich einiges von dem lehrst, was dir an Wissen zuteil wurde, über das Rechte tun? Und natürlich Allah sagt: Und fasse dich in Geduld mit denen, die ihren Herren morgens und abends anrufen, im Trachten nach seinem Angesicht. Barakallahu fikum, das geht hier um diese guten Leute, um Leute, die Wohltäter sind, Leute, die Wissen haben, Leute, die den Iman richtig verinnerlicht haben. Und der Muslim sollte mit diesen Leuten sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Kunu ma'as sadiqin, seid mit den Wahrhaftigen, seid mit guten Leuten. Und diese guten Leute, die sind Leute des Wissens. Warum? Weil die Besten eigentlich die Leute sind, die was Wissen besitzen und praktizieren in ihrem Leben, weil diese Leute Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und weil diese Leute auch das Wissen haben und sie bringen den anderen das Wissen bei. Deshalb, man sollte diese Leute lieben, besuchen, und man sollte von ihnen verlangen, dass sie die Person besuchen. Warum sollten wir diese guten Leute lieben? Und jeder Muslim, der Gutes tut, ist gut. Weil die stärkste Bindung des Imams ist, dass du eine Person vor Allah liebst und eine Person nicht vor Allah, eine Person nicht liebst, auch vor Allah. Das heißt, wenn eine Person Gutes tut, dann liebst du diese Person, weil die Person das tut, was Allah liebt. Du liebst Allah, dann liebst du auch das, was Allah liebt. Und eine Person magst du nicht, weil diese Person das nicht tut, was Allah mag. Und das ist die stärkste Bindung im Iman. Und so sollten wir eigentlich sein. Das heißt, warum magst du eine Person? Sagst du, diese Person hat Wissen, tut Gutes, tut nicht Schlechtes. Dann mag ich ihn dafür, dass er das Gute hat. Und eine Person aber macht schlecht, wal'iyadu billah, Sünden und übertreibt in Sünden. Jeder macht Sünden natürlich, aber der übertreibt in Sünden, der macht Schlechtes, der stiftet Unheil. Natürlich magst du ihn nicht, auch wenn er Muslim ist. Warum? Weil diese Person Schlechtes tut. Und so sollte man sein, barakallahu fikum, in seiner religiösen Auffassung. Das heißt, wir lieben die Leute, die das tun, was Allah liebt, und wir lieben nicht diejenigen, die das nicht tun, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das heißt, sie machen das nicht, sondern sie sündigen. Diese Leute, die gut sind, die Wissen haben, die den Iman haben, man sollte mit ihnen sein. Warum? Weil man immer Nutzen von ihnen bekommt. Der Prophet sagte, der sagte, der Partner, mit dem du sitzt, ist entweder wie derjenige, der Parfüm oder Misk hat und trägt, oder wie eine Person, die Schmiederei arbeitet. Der Schmied, der hat vielleicht, du bekommst von ihm entweder deine Bekleidung wird schmutzig oder ein Geruch, was stört, was unangenehm ist, aber ein Parfümverkäufer, entweder nimmst du von ihm Parfüm oder riechst du etwas Schönes oder bekommst du von ihm was Gutes. Und das ist das Gleiche, dass wir die Leute, die Wissen haben, die Allah fürchten, die Leute, die gut sind allgemein, sind diese Leute. Du bekommst von ihnen Gutes. Überlege dir, wenn du mit einem Gelehrten zusammen bist, dann sagt er etwas, du fragst ihn was, der erzählt etwas, dann hast du Nutzen. Aber wenn du mit einer Person bist, der redet nur schlecht über die anderen, der macht Ratsch und Klatsch und so weiter, was wirst du, was wird dir das nutzen? Nein, am letzten Tag wirst du gefragt, du hast Riba und Namima und das gemacht. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, oder der Autor, rahimahullah ta'ala, bringt die Ayat von Surat Al-Kahf von 60 bis 66. Diese Ayat, barakallahu fikum, sind über die Geschichte von Musa a.s. und Al-Khadr. Musa a.s. hat gehört, dass es eine Person gibt, der hat so viel Wissen, was Musa selber nicht kennt. Deshalb wollte Musa unbedingt diese Person treffen. Und Musa a.s. Hat eine lange Reise vorgenommen, dass er diese Person trifft. Und als Musa diese Person traf, diesen guten Mann, Al-Khadr, dann hat Musa von ihm viel gelernt. Weil er bestimmtes getan hat, was Musa nicht gekannt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Khadr Wissen gegeben, was Musa nicht gehabt hat. Also Musa a.s. hat bewiesen hier, dass er nach diesem guten Mann gesucht hat, damit er von ihm lernt. Und so sollten wir eigentlich. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Du sollst mit diesen Leuten sein, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, die das Wissen haben, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die geduldig beharren, indem sie ihre Religion praktizieren. Nicht mit jedem. Nicht mit jedem. Ein Muslim sollte seine Umgebung, seinen Freundenkreis suchen. Und er soll immer mit guten Leuten zusammen sein. Leute, die nicht schlafen im Unterricht. Und wenn sie schlafen wollen, dann ändern sie den Platz. Du wirst aber. Immer wenn man schwer ist, dann ändert man den Platz. Und so macht man auch am Freitag. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها فجعل يبكيان معها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها وعنه كذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا، أو زار أخا له في الله، ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك أي يعطيك. هذه الأحاديث بارك الله فيكم فيها فضل زيارة المسلم والأخ لأخيه والمحبة في الله سبحانه وتعالى. فالأولى في قصة أبي بكر وعمر أنهما زارا امرأة كان يزورها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت كبيرة في السن، فزارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها، أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه، خادمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي بكت لما دخل عليها، قالت: أنا ما أبكي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت والكل يموت، وإنما أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي، وفيه أن الوحي انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا يا أخوة، يعني مستغرب أن عند بعض الأقوام اليوم أنهم يقولون أن الوحي ما انقطع، أنه الوحي بعد وفاة النبي نزل على فاطمة، وكان ينزل على الحسين الحسن. سبحان الله، احنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انقطع الوحي، ولكن عند القوم لا، ما انقطع، نزل على فاطمة الوحي. طيب وين الدليل أنه نزل على فاطمة؟ نسأل الله العافية والسلام. وهذا أحد الأحاديث دليل على ذلك، وقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك بارك الله فيكم، لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة قبضه الله سبحانه وتعالى ومات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من القوم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. يا اخو كيف ما مات؟ والله سبحانه وتعالى يقول له: انك ميت وانهم ميتون. والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لبشر من قبلك الخلد، فان مت فهم الخالدون. والله هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالوا له: يا رسول الله، ماذا نفعل؟ كيف نصلي عليك اذا هرمت، يعني اذا مت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يعني هذه مسألة غريب، أنا نجد أن قوما يقولوا ما يجوز أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، والقرآن يقول أنه مات، والسنة تقول أن ما أنه مات، والإجماع يقول أنه مات. بل هناك بعضهم يقول: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يجب عليه أن يعيد شهادته، يعني أنت مو مسلم، والعياذ بالله. هذا صوفي، أما الأولون الشيعة والثاني الصوفية، فنسأل الله العافية والسلام. لكن انتبهوا، طبعا ليس كل الصوفية، إنما بعض الحمقى منهم، ولكنهم يعني مثلا من الناس اللي في هذا الزمان يقول مثل هذا الكلام، نسأل الله العافية، هذا الذي يسمى الحبيب الجفري، هذا يقول صراحة، يقول: كيف تقول النبي مات؟ من قال النبي مات يجب عليه أن يغتسل ويعيد الشهادة. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مات يا أخوة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على خطاه، فلأنه كان يزور أم أيمن، فخليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان يزورها وعمر. فلما قالت: أنا يعني أبكي لأن الوحي انقطع، ما معنى انقطاع الوحي يا أخوة؟ لما ينقطع الوحي سيدخل على المسلمين أشياء، سيكون هناك أمور لن نعلم بشكل صحيح كيف نتعامل معها، لأن الوحي انقطع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحصل مسألة، فينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، ولكن بارك الله فيكم بعد انقطاع الوحي كيف؟ لذلك كانوا يبكوا. أما طبعا الأمر فيه زيارة الإنسان الصالح مثل أم أيمن رضوان الله عليها. المسألة الثانية أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فقط راح يزوره، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك على مدرجتي على طريقي، لماذا تزوره؟ قال لأني أحبه في الله، يعني ما زاره من أجل الدنيا ولا من أجل. فلذلك قال له: هل عندك شيء، هل عندك شيء تقوم به له وتسعى في صلاحها بالنسبة له؟ تربها نعمة أو نعمة تربها عليه، هل في؟ قال لا، يعني ليس من أجل الدنيا وليس من أجل طلب وليس من أجل مصلحة، وإنما أنا أزور هذا الإنسان فقط للمحبة في الله فقط، لا أريد يتبعني ولا أريد يروح معي ولا أذهب معه، أنا أذهب أزوره في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انتبهوا، لو أن النبي ما بلغنا بهذا وما أقر بذلك، لأنه اليوم قد يأتي أي إنسان يقول لهم: أنا البارح طلع لي ملك وقال لي أنا رسول الله إليك والله يبلغك كذا، فتقول له: أنت كيف؟ يقول لك: هاي دليل، هذا دليل. طب هنا الدليل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من أقرك اللي طلع لك ملك؟ قد يكون اللي طلع لك شيطان. ألم يأتي الشيطان لرجل صالح فقال له الجيلاني، قال عبد القادر، قال له: قال كنت في الصحراء فوجدت غمامة كبيرة وعليها عرش، فقيل لي: يا عبد القادر أنا ربك. فقال له عبد القادر، قال له: هل أنت الله؟ قال: يا عبد القادر أنا ربك. ثلاث مرات، ثم قال له: بعد اليوم لا تصلي، أسقط عنك الصلاة. قال له: إذا بي لعين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أسقط عليه الصلاة فستسقط عني هنا الصلاة. قال له: بهذا الأمر جعلت سبعين يضلون، 70 عالما يضلون، ولكن غلبتني بعلمك. فلذلك الإنسان ينتبه يا أخو، هناك بعض الناس اليوم حتى في زماننا يعني يستهزئوا بعقول البشر، يستهزئوا بالمسلمين، يستهزئوا بهم بأشكال. واحد قال لك: والله عندهم واحد في سامراء صار له 1270 سنة دخل سامراء ولليوم ما طلع. الآخر يقول لك: حدثني قلبي عن ربي. والثالث يقول لك: والله أنا الشيخ إذا قال كلمة فالشيخ محفوظ والشيخ ما يعمل خطأ أبدا، معصوم. فنسأل الله العافية والسلام. انتبهوا لهذا. إذا بارك الله فيكم، مهم، لأنه هنا في إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صدقنا بهذا وآمنا. أما لو إنسان تكلم هذا الكلام ما يصدق بسهولة. وهذا الباب مهم جدا، لأنه الآن بعض الناس يقول لك: هذا رجل صالح، الشيخ قدس الله سره رجل صالح، فلان رجل صالح تأخذ. لا، رجل صالح يثبت ذلك بعمله، بكتاب، بعلمه وعمله. الصالح ما يتجاوز الدين. فنسأل الله السلامة والعافية. وما الحديث الذي بعده؟ من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه بمناد بأنه طبت وطاب ممشاك. طبت، وهذا دعاء يا أخوة، وتبوأت من الجنة منزلا، دعاء له، دعاء للإنسان بأنه الذي تفعله، هذا الذي تفعله أنه أمر في فضل عظيم، في فضل عظيم. وأما حديث أبي موسى رضوان الله عليه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فتكلمنا عليه فما في داعي نعيده مرة أخرى. الله تعالى على طالب. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه أتسلت نخدم توت تسكسانتن الله صلى الله عليه وسلم زاكت أبو بكر سعومة لس أنس أيمن بزوخن أيمن با أين سكلافن فليجة متى دس بروفيتن شبيتا هاتي زي هاتي إيه زي بفقايت Und Zayd hat sie geheiratet und er hat von ihr Osama bin Zayd bekommen. Und der Prophet sallam, hat sie immer besucht und er sagte, sie ist eine Mutter für mich. Ayman, Baraka al-Habashi, sie hat den Islam angenommen. Auf jeden Fall, Abu Bakr und Umar, Abu Bakr sagte zu Umar, lass uns Ayman besuchen, wie es der Gesandte Allah sallam, zu tun pflegte. Als sie zu ihr kamen, fing sie an zu weinen. Sie fragten sie, warum weinst du? Weißt du denn nicht, dass das, was Allah für den Gesandten Allahs hat, besser ist, als was er in dieser Welt hatte? Sie sagte, darum weine ich nicht. Ich weiß wohl, dass das, was Allah, der Erhabene, für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hat, besser ist, als was er in dieser Welt hatte. Ich vergieße Tränen, weil die himmlische Offenbarung jetzt aufgehört hat. Das berührte die beiden so sehr, dass sie auch begannen, mit ihr zu weinen. Das Hadith ist bei Muslim. Abu Hurairah berichtete, dass der Prophet erzählte, ein Mann machte sich auf einen Bruder in einem anderen Dorf zu besuchen. Allah der Erhabene sandte ihm einen Engel auf seinen Weg. Als der Mann unterwegs den Engel traf, fragte ihn dieser, der Engel, wohin gehst du? Der Mann sagte, ich will meinen Bruder besuchen, der in diesem Dorf lebt. Der Engel fragte, hast du bei ihm etwas Geschäftliches zu erledigen? Der Mann sagte, nein, nichts, außer dass ich ihn liebe, um Allahs Willen. Der Engel sagte zu ihm, ich bin ein Bote Allahs, gesandt, um dir zu sagen, dass Allah dich liebt, wie du deinen Bruder um Allahs Willen liebst. Abu Huraira auch überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeden, der einen Kranken oder einen Bruder nur um Allahs Willen besucht, verkündet ein himmlischer Rufer, mögst du glücklich sein, möge dein Weg gesegnet sein und mögst du einen angenehmen Aufenthalt im Paradies als Belohnung bekommen. Abu Musa al-Ash'ari berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis dessen, der Umgang mit tugendhaften Freunden hat und dessen, der mit schlechten Freunden Umgang hat, ist wie einer, der Muskus, Parfüm, hat und einer, der den Schmelztiegel eines Schmiedes anfeuert. Der Besitzer von Muskus könnte, oder Moschus, könnte dir etwas schenken oder du konntest etwas von ihm kaufen oder wenigstens konntest du seinen Duft riechen. Was den anderen betrifft, so könnte er deine Kleidung im Brand stecken oder du wirst zumindest Gestank vom Schmelzfeuer einatmen. Das war Al-Bukhari. Diese Hadith, Barakallahu fiikum, erstmal das letzte Hadith haben wir schon erwähnt. Da brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Mit Ayman, radhiyallahu anha. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist für mich wie eine Mutter. Das heißt, das ist auch für die Nation wie eine Mutter. Deshalb hat Abu Bakr und Umar sie besucht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch getan hat. Und das ist, barakallahu fikum, der Beweis, dass man zu guten Leuten geht und dass man auch so dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei folgt, was er gemacht hat, wie Abu Bakr und Umar das gemacht haben. Natürlich, hier in dem Hadith ist, dass sie geweint hat und sie haben angefangen zu weinen. Warum? Weil es keine Botschaft noch, weil es kein Engel noch kommt mit der Botschaft. Das hat aufgehört. Das ist, barakallahu fikum, dass wir keine Offenbarung mehr haben. Es ist natürlich für uns, für die Leute dann, schwer. Weil wenn wir jetzt Offenbarung hätten, dann hätten wir Lösungen für unsere Probleme bekommen. Zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Lage so: Passiert etwas, dann kommt Jibril alaihi salam mit einer Lösung für die Umma. Aber heutzutage wie? Wir müssen suchen nach Gelehrten oder wir müssen suchen nach Beweisen, damit wir Lösungen finden. Aber wenn wir nicht haben, wir wissen nicht, ob das richtig oder falsch ist. Und deshalb ist es traurig, dass wir keine Offenbarung mehr haben. Und das ist der Beweis, dass die Offenbarung aufhörte mit dem Sterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind zwei Themen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und die Offenbarung ist zu Ende. Es gibt keine Offenbarung mehr. Weil einige von Schia zum Beispiel behaupten, dass Fatima Offenbarungen bekommen hat, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Ja, aber was wir wissen, ist nicht. Es gibt sowas nicht. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Hier, das steht klar. Der Prophet, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Ja, einige behaupten, nein, der Prophet sei nicht gestorben. Du darfst das nicht sagen, gestorben. Sondern einer behauptet, der heißt wie Jeffrey heutzutage, ist dieser Star-Fernseher, Mufti. Der behauptet und sagt, wer behauptet, dass der Prophet gestorben ist und muss sich wieder waschen und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nochmal sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, liebe Brüder und Schwestern, die Sache ist Religion, die Sache ist Religion und man darf nicht so einfach jedes Wort nehmen. Wir reden über darüber, dass man mit guten Leuten zusammenkommt und dass man mit wissenden Leuten zusammenkommt. Das andere Hadith, und zwar mit dem Mann, der seinen Bruder besuchte. Erstmal besuch deines Bruders. Wenn du deinen Bruder besuchst, dann ist das mit Lohn verbunden. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir großen Lohn für den Besuch eines Moslems. Dieser Mann, oder in beiden Hadithen, die Person besucht den anderen, oder der Bruder besucht seinen Bruder, das gilt auch für die Frauen natürlich, aber hier sagt man Bruder. Der Bruder besucht den anderen, weil er ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Nicht wegen Dunya, nicht wegen Geschäft, nicht weil er bei ihm etwas hat und er will das zurücknehmen oder ihm was geben, nein, nein, nein. Der geht ihn besuchen nur, weil er ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Engel zu ihm geschickt, Boten Allahs, und er hat gesagt, Allah liebt dich. Allah liebt dich. Passt auf. Hätten wir keine Bestätigung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Geschichte passierte, hätten wir das nicht angenommen. Weil das geht ja mit Engeln. Ein Engel kommt. Nicht jetzt, dass eine Person auf die Straße geht und der kommt und der sagt uns, ja, ein Engel kam zu mir gestern und der hat mir das und das und das erzählt. Ja, wo ist der Beweis, dass Engel zu dir kam? Vielleicht war das Shaitan. Sagen wir, aber es gibt ein Hadith. Ja, ein Hadith war das damals und der Prophet hat das bestätigt. Aber wo ist der Beweis, dass zu dir ein Engel kam? Und man erzählt die Geschichte von Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah ta'ala, er war in der Wüste und er hat auf einmal eine Wolke gesehen und über diese Wolke gab es einen Thron. Und jemand hat ihn gerufen, O Abdul Qadir, ich bin dein Herr. Abdul Qadir sagte, bist du Allah? Dreimal, O Abdul Qadir, ich bin dein Herr. Abdul Qadir sagt, bist du Allah? Bist du Allah? Zuletzt hat ihm gesagt, Abdul Qadir, ich bin dein Herr und ab heute brauchst du nicht mehr zu beten, du bist befreit. Er hat ihm gesagt, geh du Verdammter, du bist der Teufel. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht befreit war vom Gebet, dann würde ich befreit vom Gebet. Er hat ihm gesagt, oh Abdul Qadir, ich habe 70 Leute dadurch in die Irre geführt, durch diese Methode. Aber mit deinem Wissen und deiner Geduld hast du mich besiegt. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Nicht jede Sache, was die Leute erzählen, glauben wir. Meine einige Leute heute behaupten, ja, der Scheich kommt und der sagt, ja, mein Herz erklärt mir, dass Allah ihm gesagt hat. Subhanallah. Er wird nicht sagen, der bekommt offenbar. Und die anderen behaupten, seit 1270 Jahren gibt es eine Person, der ist in Serdab, im Keller, und der wartet und der kommt nicht. Und dieser Retter der Umma ist noch drin. Subhanallah, schaut mal die Umma. Die Umma, unser Umma ist so kaputt. Und wir haben so viele Probleme und der sitzt dort und der bekommt alles. Und der ist fehlerfrei und der wartet. Der hat Angst, der Arme. Al-Mahdi hat Angst, rauszukommen, obwohl unsere Umma kaputt geht. Subhanallah, der ist ein Verräter. Wallah, wenn wir sowas hätten, dann ist er ein großer Verräter. Nicht nur ein Verräter. Aber wenn du ihm sagst, Al-Khadr Isa alayhi salam. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Die Religion ist mit Wissen verbunden und mit Beweisen, die richtig sind. Nicht mit irgendwas nur erzählen. Wie manche Leute, wenn er jetzt über Religion erzählt, der sagt ja, qala ta'ala, was-sabiqun al-awwaluna, qala ta'ala, qala ta'ala, qala ta'ala. Der schießt auf einmal 10 Ayat, 2, 3 Hadithe, die Person vor ihm sagt, oh, der hat Wissen, aber der hat gar nicht gesagt. Zum Beispiel, wir reden über Fasten, der bringt dir 20 Beweise über Gebet. Das hat mit Fasten nichts zu tun. Die anderen aber, die kein Wissen haben, die denken, oh, der hat Wissen. Wie heute diese Stars, die kommen in. Inshallah, wir werden in ein paar Jahren, Barakallahu Fikum, ein Programm haben, vielleicht in Deutschland, weiß nicht, vielleicht auch Deutschland. Deutschland sucht den Super-Da'ia. Den Super-Da'ia, das wird der Super-Rufer oder sowas. Vielleicht in Deutschland oder woanders. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder Big Brother für Duat. Wartet mal ab. La hawla la quwwata illa billah. Deshalb nochmal. Das geht darum, man sollte mit guten Leuten zusammen sein. Man sollte mit wissenden Leuten zusammen sein. Man sollte sich einen Freundenkreis suchen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die gut sind. Und dabei muss man sich an die Regeln von Koran und Sunna halten. Das ist hier. Er besucht seinen Bruder, weil er ihn vor Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dann bekommt er den Lohn dafür. Und er bekommt dieses mit Gebet von diesem Hadith Tibta wa taba min shak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Asa Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal minna wa minkum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala funus ala al-mu'min. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabiyyina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tafadhal. Vielleicht hat jemand dich gebounced, weil du Frauen anschreibst. Ich schreibe keine Frauen. Ja, dann.